Kundgabe 4359. Empfangen durch Bertha Dudde am 1.7.1948. Lichterscheinung vor der Katastrophe. Es geht eine große geistige Aktion meinem Eingriff voraus, die den meinen den Glauben stärken soll und ein letzter Hinweis ist auf das kommende Naturereignis. Meine himmlischen Boten sind angewiesen, sich den meinen bemerkbar zu machen in Form von Lichterscheinungen, die sie sehen werden am Firmament klar und deutlich, so dass jegliche Selbsttäuschung ausschaltet und es werden die meinen die gleiche Erscheinung haben, während Ungläubige nichts sehen und Hinweise darauf verlachen als Phantastereien. Und dies ist das letzte Zeichen. Dann könntet ihr euch sicher vorbereiten auf die Stunde meiner Offenbarung durch die Elemente der Natur. Dann lasset alles Irdische seinen Lauf gehen und sorget nur noch für eure Seelen. Dann nehmet mein Wort voller Andacht auf in euch. Lasset mich im Wort zu euch sprechen und verbindet euch tief und innig mit mir, auf dass ich euch gegenwärtig sein kann in tiefster Not, die sehr bald über euch hereinbrechen wird. Dann nehmet euch noch derer an, die um euch sind und furchtsam die Veränderungen in der Natur beobachten. Gebt ihnen kurz Aufklärung und weiset sie hin zu mir. Sprechet von mir als von einem Gott der Liebe, der sich eines jeden Menschen annimmt und niemanden auslässet, der zu ihm rufet um Hilfe. Und dann harret auf mich. Fürchtet euch nicht, so meine Stimme ertönet in einer Stärke, dass die Menschen erbeben werden. Bleibet ruhig und besonnen und wisset, dass euch nichts geschieht, so ich es nicht will. Und dass ich euch meinen Schutz versprochen habe, so ihr euch mir verbindet im Gebet. Dann werde ich euch gegenwärtig sein und deutlich werdet ihr meine Nähe spüren. Und dann erfüllet sich, was ich durch meinen Geist euch verkündet habe. Denn mein Wort ist und bleibt ewige Wahrheit. Amen.